Erster Jesus geht an einem Sabbat durch Felder. Seine Freunde haben Hunger. Sie nehmen Getreide und essen es. Zweiter, die Pharisäer sehen das. Sie sagen zu Jesus, deine Freunde tun etwas, das am Sabbat nicht erlaubt ist. Dritter, Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, was David gemacht hat? Er hatte auch Hunger. Vierter, David ging in Gottes Haus. Er aß Brot, das nur Priester essen dürfen. Er dürfte das nicht essen, aber er tat es. Fünfter, habt ihr nicht im Gesetz gelesen? Die Priester arbeiten am Sabbat im Tempel. Sie machen keine Schuld. Sechster, ich sage euch, hier ist etwas Wichtiges, das größer ist als der Tempel. Siebter, ihr müsst verstehen, Gott will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Dann würdet ihr unschuldige Menschen nicht verurteilen. Achter, Jesus ist der Herr über den Sabbat. Neunter, Jesus geht weg. Er kommt in ein Haus, wo die Leute beten. Zehnter, dort ist ein Mann. Seine Hand ist krank. Die Leute fragen Jesus, darf man am Sabbat heilen? Sie wollen ihn etwas Schlechtes tun. Elfter, Jesus sagt, wenn ein Schaf am Sabbat in ein Loch fällt, holt ihr es heraus. Oder? Zwölfter, ein Mensch ist viel wichtiger als ein Schaf. Darum darf man am Sabbat Gutes tun. Dreizehnter, dann sagt Jesus zu dem Mann, strecke deine Hand aus. Der Mann macht das. Seine Hand ist wieder gesund. Vierzehnter, die Pharisäer gehen weg. Sie wollen Jesus töten. Fünfzehnter, Jesus weiß das. Er geht weg von dort. Viele Leute folgen ihm. Er macht alle gesund. Sechzehnter, er sagt zu den Leuten, sagt nicht, wer ich bin. Siebzehnter, so passiert, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Achtzehnter, Gott sagt, seht, das ist mein Diener. Ich habe ihn gewählt. Ich liebe ihn. Ich gebe ihm meinen Geist. Er wird den Völkern sagen, was recht ist. Neunzehnter, er streitet nicht. Er schreit nicht. Niemand hört seine Stimme auf der Straße. Zwanzigster, er macht schwache Menschen nicht kaputt. Er hilft denen, die fast keine Hoffnung mehr haben. Er sorgt dafür, dass das Recht gewinnt. 21. Die Völker werden auf ihn hoffen. 22. Dann bringen Leute einen Mann zu Jesus. Der Mann ist blind und kann nicht sprechen. Er hat einen Dämon. Jesus heilt ihn. Der Mann kann wieder sprechen und sehen. 23. Alle Leute staunen. Sie sagen, ist das vielleicht der Sohn von David? 24. Die Pharisäer hören das. Sie sagen, Jesus wirft die Dämonen nur mit der Hilfe von Beelzebul aus. Beelzebul ist der Chef der Dämonen. 25. Jesus weiß, was sie denken. Er sagt, wenn ein Land sich streitet, wird es schwach. Wenn eine Stadt sich streitet, kann sie nicht bleiben. 26. Wenn der Satan den Satan austreibt, streitet er mit sich selbst. Dann kann sein Reich nicht bleiben. 27. Wenn ich mit Beelzebul die Dämonen austreibe, wer hilft dann euren Leuten? Sie werden euch dafür verurteilen. 28. Ich treibe die Dämonen mit Gottes Geist aus. Das bedeutet, Gottes Reich ist schon bei euch. 29. Wie kann jemand in das Haus von einem starken Mann gehen und seine Sachen stehlen? Er muss den starken Mann zuerst fesseln. Dann kann er sein Haus ausrauben. 30. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir hilft, macht alles kaputt. 31. Ich sage euch, Gott wird alle Sünden vergeben. Aber er wird es nicht vergeben, wenn jemand den Heiligen Geist beleidigt. 32. Wenn jemand etwas Schlechtes über Jesus sagt, wird Gott ihm vergeben. Aber wenn jemand etwas Schlechtes über den Heiligen Geist sagt, wird Gott ihm nicht vergeben. Nicht jetzt und nicht später. 33. Macht einen Baum gut, dann bekommt ihr gute Früchte. Macht einen Baum schlecht, dann bekommt ihr schlechte Früchte. Man erkennt den Baum an den Früchten. 34. Ihr seid wie Schlangen. Wie könnt ihr Gutes sagen, wenn ihr böse seid? Was im Herzen ist, sagt der Mund. 35. Ein guter Mensch hat gute Dinge im Herzen. Er sagt gute Dinge. Ein böser Mensch hat böse Dinge im Herzen. Er sagt böse Dinge. 36. Ich sage euch, die Menschen müssen für jedes unnütze Wort Rechenschaft geben. Das passiert am Tag, an dem Gott alle Menschen richtet. 37. Gott wird euch nach euren Worten richten. Er wird euch freisprechen oder verurteilen. 38. Einige Lehrer und Pharisäer sagen zu Jesus, Lehrer, zeig uns ein Zeichen. 39. Jesus sagt, ihr seid böse und schlecht. Ihr wollt ein Zeichen sehen. Aber ihr bekommt kein anderes Zeichen als das Zeichen von Jona. 40. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch von einem Fisch. So wird Jesus auch 3 Tage und 3 Nächte in der Erde sein. 41. Die Leute von Ninive werden am Gerichtstag aufstehen. Sie werden euch verurteilen. Denn sie haben auf Jona gehört und sich geändert. Aber hier ist jemand Wichtiges, der größer ist als Jona. 42. Die Königin von Saba wird am Gerichtstag aufstehen. Sie wird euch verurteilen. Sie kam von weit her, um Salomos Weisheit zu hören. Aber hier ist jemand Wichtiges, der größer ist als Salomo. 43. Wenn ein böser Geist aus einem Menschen geht, sucht er einen Platz zum Ausruhen. Aber er findet keinen. 44. Dann sagt er, ich gehe zurück in mein Haus. Wenn er kommt, ist das Haus leer, sauber und schön. 45. Dann holt er 7 andere Geister. Sie sind noch schlimmer als er. Sie gehen in das Haus und wohnen dort. Am Ende ist es für den Menschen noch schlimmer als vorher. So wird es auch mit euch bösen Menschen sein. 46. Jesus redet noch mit den Leuten. Da kommen seine Mutter und seine Brüder. Sie stehen draußen und wollen mit ihm reden. 47. Jemand sagt zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen. Sie wollen mit dir reden. 48. Jesus fragt, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? 49. Er zeigt auf seine Freunde und sagt, das sind meine Mutter und meine Brüder. 50. Denn wer tut, was mein Vater im Himmel will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.